Ich bin dir auf der Nase rum, na und, yeah. Du schlägst und brichst in die Nase, na und Niemand darf dir sagen, was du tun sollst, Junge. Lass dir nicht kalt liegen wie volle Nudelholz, Junge. Er springt dir auf der Nase rum, na und Du schlägst und brichst in die Nase, na und Niemand darf dir sagen, was du tun sollst, Junge. Lass dir nicht kalt liegen wie volle Nudelholz, Junge. Check mal den, ich geh kürzlich durch die Innenstadt, yeah. Und seh'n Typ, der ein Mädchen am Hintern packt. Sie ist ne heiße Biene und der Raupe nimmer satt, der ihr wahrscheinlich in ein paar Jahren Kinder macht. Sie wehrt sich was alles auf, weil man schlimmer macht. Und ich hab in der Ungerechtigkeit den Sinn erfasst, yeah. Lauf auf ihn zu und frag, was der Spinner macht. Er antwortet, nichts und jetzt haust du Stinke ab. Ich ball die Faust schlag, so dass ich den Pimster klatsch. Und nehm ihn auseinander, wie man es bei Rindern macht. Erkenn mich nicht wieder, die bösen Geister sind erwacht. Ich werd so tief und hab Adrenalin wie in der Schlacht. Back to the roots, dass mir sowas passiert, find ich krass. Es ist nicht das, was zu mir passt, und das find ich krass. Aber ich lass mir nichts gefallen, so wie man's richtig macht. Das ist mein voller Ernst und so, wie man's richtig macht. Er springt dir auf der Nase rum, na und Du schlägst und brichst in die Nase, na und Niemand darf dir sagen, was du tun sollst, Junge. Lass dir nicht kalt liegen wie volle Nudelholz, Junge. Er springt dir auf der Nase rum, na und Du schlägst und brichst ihm die Nase, na und Niemand darf dir sagen, was du tun sollst, Junge. Lass dir nicht kalt liegen wie volle Nudelholz, Junge. Du kennst sicher Leute, die dir auf die Eier gehen, ja. Die, wenn du Stopp sagst, trotzdem weiterreden, yo. Oder Neider eben, den nicht deinen Style verstehen, yeah. Scheiß drauf, es kann auch ohne sie weitergehen, yeah. Bleibt nicht stehen, diese dummen Zeiten neben. Man wird dich reifen sehen oder live erleben, yeah. Am Mike zu stehen, bedeutet man will Leistung sehen. Bringst du sie nicht, yeah. Kannst du gleich mal gehen, yeah. Du kannst trotz all dem noch in Freiheit leben. Dass du mehr als talentiert bist, zeigst du jedem dein Lifestyle. Leben ist auf allen Scheiß zu geben, die nichts von dir halten und die Sorgen klein zu treten. Fuck you. Geben die Meinung, du darfst nicht klein begeben. Sei immer schlagfertig wie bei einem Drive-by eben und komm nie auf die Idee, darauf einen Scheiß zu geben. Gib immer Kontra, es geht nicht ohne Fleiß im Leben. Er springt dir auf der Nase rum, na und Du schlägst und brichst in die Nase, na und Niemand darf dir sagen, was du tun sollst, Junge. Lass dir nicht kalt liegen wie volle Nudelholz, Junge. Er springt dir auf der Nase rum, na und Du schlägst und brichst ihm die Nase, na und Niemand darf dir sagen, was du tun sollst, Junge. Lass dir nicht kalt liegen wie volle Nudelholz, Junge. Er springt dir auf der Nase rum, na und Du schlägst und brichst ihm die Nase, na und Niemand darf dir sagen, was du tun sollst, Junge. Lass dir nicht kalt liegen wie volle Nudelholz, Junge. Er springt dir auf der Nase rum, na und Du schlägst und brichst ihm die Nase, na und Niemand darf dir sagen, was du tun sollst, Junge. Lass dir nicht kalt liegen wie volle Nudelholz, Junge.